bereit, mit Stahl und Mut in jeder Zeit. Ein Held, der ohne Furcht marschiert, gegen das, was aus den Sternen stiert. Er kämpft mit Feuer, er kämpft mit Stahl, kein Monster bleibt hier. Dinosaurier brüllen laut, doch Mr. Michael Meyerhofer bleibt, wo keiner schaut. Mit Laser, Blitz und Kraft, so rein bricht er durch die feindliche Linie ein. Fremde Welten, dunkle Nacht, doch Mr. Michael Meyerhofer hat die Macht entfacht. Sein Herz aus Mut, sein Blick so klar, kein Feind ist ihm je zu gewahr. Er kämpft mit Feuer, er kämpft mit Stahl, grotesk und groß. Doch Mr. Michael Meyerhofer bleibt, er lässt nicht los. Ein Funke Hoffnung, eine Flamme brennt. Der Kampf, er endet nie, bis der Sieg ihn kennt. Die Kreaturen sind grotesk und groß. Doch Mr. Michael Meyerhofer bleibt, er lässt nicht los. Ein Funke Hoffnung, eine Flamme brennt. Der Kampf, er endet nie, bis der Sieg ihn kennt. Die Dinosaurier brüllen laut, doch Mr. Michael Meyerhofer bleibt, wo keiner schaut, mit Laser, Blitz und Kraft, so Kraft, so rein bricht er durch die feindliche Linie ein. Der Held in jedem Traum und jedem Team. Die Dinosaurier brüllen laut, doch Mr. Michael Meyerhofer bleibt, wo keiner schaut, mit Laser, Blitz und Kraft so rein bricht er durch die feindliche Linie ein. Fremde Welten, sind grotesk und groß, doch Mr. Michael Meyerhofer bleibt, er lässt nicht los. Ein Funke Hoffnung, eine Flamme brennt, der Kampf, er endet nie, bis der Sieg ihn kennt.